den Boden, dem wird Regen nicht schaden. Doch meine Gitarre sachte weint. Ich weiß nicht warum, niemand es sagt euch, wie eure Liebe sich offenbart. Ich weiß auch nicht wie, man kontrolliert euch, sie kauften und verkauften euch. Ich schau auf die Welt und ich spüre sie sich wandeln. Meine Gitarre sachte weint. Durch jeden Fehler müssen wir doch neu handeln. Doch meine Gitarre sachte weint. Ich weiß nicht wie, ihr dann geläutert, niemand hat euch alarmiert. Ich schaue auf euch, seh die Liebe noch schlafen, da meine Gitarre sachte weint.